András Homori, der die Sendung eröffnet. Hier sind seine 24 Prelüde für Klavier, gespielt vom Pianisten Markus Bellheim. Thank you. Thank you. Thank you. Im Januar 2023 wurden die 24 Prelüden für Klavier von András Homori uraufgeführt. Markus Bellheim freundschaftlich zugeeignet, so lautet die Widmung, und passend dazu war das eine Aufnahme vom Pianisten Markus Bellheim. Sie hören das Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit Musik von Tobias Giesen. Der Titel »Denkt er an Schumann«. Für Streichquartett mit melodischem Material aus der Einleitung der 4. Sinfonie von Robert Schumann. Hier ist das Haber-Quartett Frankfurt. Thank you. Thank you. Das Haber-Quartett Frankfurt mit einem Werk von Tobias Giesen. Denkt er an Schumann, für Streichquartett mit melodischem Material aus der Einleitung der 4. Sinfonie von Robert Schumann. Und damit kommen wir zum letzten Werk der heutigen Sendung. Das stammt von Klaus Kühnel. Zeitfülle. Musik für Violine, Viola, Violoncello und Klavier. Thank you. Thank you. Zeitfülle, ein Werk von Klaus Kühne.